zwei wirklich hübsche Jungs, weißt du. Und da kommt eben auch für die stärkste Frau der Moment, wo sie schwach werden will. Cada gusto somos dominados como vodka, oh. Nos llaman encantadores de lo rápido. Construir las mejores rimas del barrio, lo mejor entiendes el psíquico porque es muy tétrico. Quita del medio que de onda chula que como rapeo te penetro la cura y empieza a pesar mi cuerpo. Tengo ganas de botar la rima como un puerco. Mis rimas son más sucias que vale de Patrick Swayze y te la meto por detrás y te dejo crazy. Gusto MC y Capi somos las máquinas. Yo tengo el poder de todos los micrófonos y vengo por los altavoces como mono. Agachi ten, atención gana. Somos tan grave como la parte genital. Calla retranco que la rima la tengo bien cogida. Toco de una gallardo yéndonos rapeal. Gusto y Capi han vuelto, han vuelto. Después de 10 años no han muerto, no han muerto. Stick back, nehaber, nehaber, Gustove Capi, beraber, beraber. Fazla hava atma, aklına takma, sarı metoya sakın ters bakma. Komm Junge, sei vernünftig. MCs wie dich kenn ich 150. Ihr seid schneller mit dem Stift als mit dem Kopf, deswegen stimmt es nicht. Es ist egal wie ihr rappt, denn für mich heißt ihr alle Kurt. Deine Mutter denkt noch heute schmerzhaft an deine Arschgeburt. Selbst mein Sohn auf seinem Bobbycar sieht schon jetzt aus wie ein Hip-Hop-Star. Euer Repertoire so viel Tiefe wie ein Monolog in der Szene. Denn viel zu viel erinnert mich an ein Drama im Schultheater. Dem Stück fehlt's an Inhalt und den Darstellern an Charisma. Ich mein, dich und mich, wir unterscheiden uns wesentlich. Ich bin wirklich gefährlich, ich geh mit mir selbst ins Gericht. Und sicherlich treten einige von euch immer leichtsinnig ins Rampenlicht. Zeigen die volle Tür und vergessen darüber hinaus gern mal die Pflicht. Schreien sich ans Mikro, als hätten sie in jungen Jahren schon die Gichte. Eigentlich stellt man sich hinten an, aber das interessiert die Kollegen wohl nicht. Hip-Hops gehen ab wie Zecken und sind geizig wie die Schwaben. Alle rappen übers Kiffen, weil sie nichts zum Ficken haben. Ey, Gusto, mit 30 sind wir im Hip-Hop, ist schon alte Knacker. Wir sind so lange dabei, da hießen wir alle noch Motherfucker. Gusto y Capi han vuelto, han vuelto. Después de 10 años no muerto, no muerto. Wir sind nie weg gewesen.